Bitte schön. Danke. Hallo, guten Tag. Sister ist mein Name. Ich bin die Assistentärztin auf dieser Station und würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand hilft mir. Mir geht's nicht so richtig gut. Okay, bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, würde ich am Anfang ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Ich heiße Nicole Meyer. Nicole Meyer. Können Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, N-I-C-O-L-E, Okay. Nicole, Und Meyer mit M-A-I-E-R. Meier. Okay, Frau Meier. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 5.7.65 geboren. 15.07.75. Wie alt sind Sie? 57. Doch, im Juli werde ich 58. 47. Okay. 57. 50? Hoffe ich doch, ja. Ich hoffe, ich habe nicht falsch gerechnet, ja. Können Sie mir bitte verraten, wie groß Sie sind und wie viel Sie wiegen? Ja, ich bin 1,63 und wiege 71 Kilo. 71 Kilo. So, Frau Meier, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe so unangenehme Bauchschmerzen und die werden eigentlich immer schlimmer. Und ja, mir ist auch schlecht. Und ja, was mich tatsächlich jetzt ein bisschen erschreckt hat, ich habe gestern einmal gesehen, dass da in meinem Stuhlgang, dass da Blut drin war. Und dann hinterher habe ich einmal gesehen, das war gestern einmal ein bisschen und heute auch, dass das so ganz schwarz war. Das fand ich ein bisschen unheimlich. Da habe ich gedacht, ich muss jetzt doch mal dringend mich hier bei Ihnen melden und mal gucken, was da los ist mit mir. Okay. Haben Sie gerade Herzrasen oder ein schlechtes Gefühl, wie ohnmächtig geworden? Haben Nein, Sie? nein, nein, ich habe nur kräftige Bauchschmerzen. So im Oberbauch sind die. Okay. Ich würde gerne noch einmal fragen. Sie haben gestern Stuhl im Blut gesehen und Nee, heute Blut im Stuhl. Entschuldigung, Blut im Stuhl gesehen und Ja. nur einmal. Das habe ich nur einmal gesehen. Sonst ist mir das nicht aufgefallen. Aber das ist ja schon so, dass man da so ein bisschen Schreck bekommt. Und dann war das eben hinterher einmal, dass das ganz schwarz aussah. Und heute Morgen war das auch. Heute Morgen, Heute Morgen haut schwarz. Gestern einmal Blut im Stuhl gesehen, heute Morgen schwarz gesehen. Okay. Okay, dann können Sie mir bitte genauer beschreiben, Ihr Stuhlgang. War Blut in Ihrem Stuhl gestern? War es hellblut, hellrot? Na, ich glaube eher nicht so hell. Nicht so hell. Okay. Heute Morgen aber war es ganz Dunkel. dunkel. Wie war die Menge gestern Abend? Bitte was? Die Menge Ihres Stuhls. Ja, das ist ja nie so viel. Also ich muss irgendwie mehrfach am Tag auf die Toilette und dann, also ja, Normal. manchmal zwei, dreimal und dann ist das nie so viel. Ich verstehe. Und Sie haben Bauchschmerzen. Können Sie mir bitte zeigen, Ja. ja, wo genau Ihre Schmerzen sind? Ja, so oben, eigentlich so direkt unter den Rippen, würde ich sagen. Ja, da fängt es schon an und das drückt so ganz heftig und nach dem Essen wird es besonders schlimm. Nach dem Essen. Ist es in der Mitte oder eher in der Rechte oder Ich Linke? würde sagen, in der Mitte, eher in der Mitte. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Angefangen hat das so ungefähr vor 3 Wochen. Und dann habe ich das erst gar nicht so ernst genommen, aber weil die auch am Anfang nicht so schlimm waren, die Schmerzen, aber jetzt werden die ja immer mehr. Und jetzt ist es manchmal so, dass ich denke, boah, das kann ich kaum noch aushalten, ne? Also richtig heftige Schmerzen. Hatten Sie auch früher eine Hebeschwerden? Früher habe ich sowas noch nicht gehabt. Nee, ich kenne das gar nicht. Okay. Die Schmerzen verschlechtern nach dem Essen, haben Sie gesagt. Sind Ihre Schmerzen dauernd Ja. da? Ja, so eigentlich sind die schon jetzt die ganze Zeit da, aber nach dem Essen ist es halt besonders schlimm. Das führt natürlich dazu, dass ich mich gar nicht mehr traue, irgendwas zu essen. Und dann esse ich nur ja, so leichte Sachen, was weiß ich, mal ein bisschen Reis mit heller Soße oder ich mache mir sogar mal Haferbrei oder manchmal habe ich auch nur Tee und Zwieback, weil ich gedacht habe, oh, der Bauch tut so weh. Aber ja, jetzt irgendwie geht es gar nicht mehr. Okay, ich verstehe. Wie stark Ihre Schmerzen sind auf einer Skala von 1 bis 10? Oh. Ja, die sind schon so im oberen Drittel, vielleicht so bei 7 oder 8. 7 oder 8, okay. Strahlen die Schmerzen in andere Körperteilen aus? Nee, eigentlich ist das auf den Bauch beschränkt. Sind Sie eher drückend, pulsierend, stehend? Drückend sind die, das beschreibt es richtig, ja. Okay. Treten die Schmerzen, ja, Sie haben mir gesagt, dass ja, nach dem Essen, aber eher in der Nacht oder tagsüber haben Sie mehr Beschwerden? Weil nachts versuche ich ja zu schlafen. Manchmal ist man dann ja auch so müde, dass man dann drüber einschläft. Aber wenn ich morgens aufwache, sind die Schmerzen jetzt auch da. Okay. Aber tagsüber würde ich sagen, sind sie schon mehr. Haben Sie etwas ausprobiert, um Ihre Schmerzen zu lindern? Ja, ich habe versucht, mal eine Wärmflasche draufzulegen. Das tut ja eigentlich immer gut. Aber da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so wirklich viel hilft. Und natürlich habe ich, das weiß ich, Pfefferminztee und schwarzen Tee getrunken. Aber ja, so richtig doll hat es nicht geholfen. Aha, nicht ganz geholfen. Okay. Frau Meier, haben Sie auch erbrochen? Nee, mir ist nur schlecht, aber übergeben musste ich mich nicht. Und es schmeckt mir halt nicht, ne? Ich meine, es ist jetzt gar nicht schlecht. Ich habe mal 2 Kilo abgenommen jetzt in den letzten Wochen. Aber das ist ja eigentlich immer so ganz nett. Aber trotzdem, das ist ja eigentlich ja nur, weil es mir so gammelig geht, weil ich so wenig gegessen habe, ne? Sie haben in letzter Woche 2 Kilo Ja, abgegeben. in der Zeit, seit das losgegangen ist, also in diesen 3 Wochen, würde ich sagen. Abgenommen. Haben Sie Fieber? Oh, habe ich nicht gemessen, aber ich fühle mich eigentlich nicht fiebrig. Sie brauchen ihr Fieber nicht zu messen. Okay. Haben Sie Nachtschweiß zu Frost? Nein. Nö, eigentlich nicht. Also, wenn ich erstmal schlafe, dann schlafe ich eigentlich auch, ja. Okay. Das heißt, Sie auch keine Schlafstörungen haben. Nö, eigentlich nicht. Nö. Keine Schlafstörungen. Okay. Leiden Sie unter außer dem Sodbrennen, Verstopfung oder Durchfall? Ja, Sodbrennen habe ich tatsächlich. Ja, das ist mir jetzt schon länger aufgefallen, ja. Seit wann? Ach, das ist bestimmt schon ein paar Monate. habe ich aber nicht so ernst genommen. Seit ein paar Monaten. Das ist auch nicht immer, ne, sondern halt, ja, wenn man mal was besonders Herzhaftes gegessen hat oder ja, Manchmal. wenn man mal gefeiert hat oder so, ja, dann hat man hinterher schon mal so dran, ne? Abhängig davon, was sie essen. Durchfallverstopfung. Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung? Normal nicht, nein, Nee. nein, nein. Okay. Ja, hat die Farbe Ihres Urins verändert, hat sich verändert? Das ist mir nicht aufgefallen, nee. Mir ist das nur mit dem Stuhlgang aufgefallen. Okay. Okay. Frau Meier, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, in meinem Alter, da hat man schon so das eine oder andere Zipperlein. Wobei eine Sache habe ich schon ewig lange. Ich habe eine Schuppenflechte. Schuppenflechte. Und das habe ich schon seit jungen Jahren. Und wenn es zu schlimm wird, muss ich da Kortisonsalbe nehmen. Und manchmal muss ich auch tatsächlich dann Ibuprofen nehmen, wenn die Schmerzen zu unangenehm sind, sodass ich vielleicht nicht arbeiten kann oder so, ne? Dann habe ich ein bisschen hohen Blutdruck und ein bisschen hohe Blutfettwerte. Das hat man ja, so vor 9 Jahren festgestellt. Und dann nehme ich halt auch irgendwie ein paar Medikamente und hoffe, dass das damit in Ordnung ist. Hyperlipidämie und ja, was nehmen Sie dagegen ein? Ja, das eine, ich weiß nicht, wie das heißt. Also gegen Blutdruck nehme ich eine Tablette, ich weiß aber wirklich nicht, wie die heißt. Und dann nehme ich noch sowas für die Blutfettwerte. Das ist ein Statin, aber weiß ich auch jetzt nicht, wie der Handelsname ist. Okay, ist Ihre Medikamentenliste dabei? Nee, die habe ich tatsächlich zu Hause liegen lassen. Das habe ich vergessen. Stimmt, da müssten Sie vielleicht bei meinem Hausarzt anrufen. Ja, okay, wir können Ihren Hausarzt anrufen und ihn fragen. Nehmen Sie nur eine Medikamente gegen Bluthochdruck? Ja. Nur ein Medikament, okay. Kann es Ramipril sein? Ne, ich meine, das heißt anders. Okay, wir fragen. Okay. Wie viel Milligramm Ibuprofen nehmen Sie ein, wenn Sie Schmerz haben? Ja, meistens so 800er. Dann 800. brauche ich aber auch nur eine, ne? 800. Haben Sie in letzter Zeit Ibuprofen eingenommen? Ja, bestimmt irgendwann in den letzten Monaten, ja, so letztes halbes Jahr. Ich hatte vor einem halben Jahr mal eine Thrombose im linken Bein. Ja, da hatte ich auch ein bisschen Schmerzen, da habe ich das dann auch gemacht, ne? Aber Wurde es vor einem Jahr, vor halbem Jahr vor einem diagnostiziert? halben Jahr, ja, genau. Wie ist es behandelt? Ja, ich habe dann Strumpf getragen und dann hab ich so einen Blutverdünner, aber das ist jetzt schon wieder abgesetzt. Wieder abgesetzt. Warum ist das abgesetzt? Bitte? Warum wurde es abgesetzt? Naja, so nach 5 Monaten oder 4 Monaten haben die das abgesetzt. Okay, vor 5 Monaten. Nehmen Sie Aspirin ein? Nee, normal nicht. Haben Sie immer noch Beschwerden an Ihrem Bein? Nee, das ist eigentlich gut gegangen. Alles gut gegangen. Okay. Dann würden Sie schon einmal operiert? Ja, so richtig eine OP war das nicht. Ich hatte Nierensteine und dann hat man mir so eine Harnleiterschiene gelegt. Und seither habe ich da keine Probleme mehr. Das ist schon 6 Jahre her. Und diese Harnleiter wurde wieder herausgezogen. Ja, ich glaube wohl, ja. Keine, ja, doch, ja. Es musste, okay. Sie haben gerade keine Probleme mit. Haben Sie nee, im Augenblick ist das gut wieder. Okay, gut. Dann wurden Sie stationär behandelt? Damals? Ja, ich glaube, ich war 2 Tage zur Überwachung da. Bisher noch eine andere Behandlung im Krankenhaus? Nee, sonst war ich nicht im Krankenhaus. Nee, nee. Okay. Frau Meyer, sind bei Ihnen Allergien bekannt? Ach, eigentlich nur sowas, was alle Welt hat. Ne? So braunes Pflaster kann ich nicht gut vertragen. Da muss ich immer, also kriege ich so Pickelchen und dann muss ich halt weißes Pflaster haben. Sie bekommen Juckreis? Ja, dann kriege ich so rote Pünktchen. Okay. Haben Sie Unverträglichkeiten gegen Lebensmittel? Nein, eigentlich konnte ich bisher immer alles essen und trinken. Deswegen wundert mich das so, dass ich jetzt so Bauchschmerzen habe. Keine Unverträglichkeit haben Sie. Sind Sie durchgeimpft? Ja, eigentlich bin ich gegen alles, was man so haben kann, geimpft. Und Corona bin ich natürlich, gegen Corona bin ich natürlich geimpft. Dreimal. Ja. Dreimal geimpft, sehr gut. Frau Meyer, ich benötige ein paar Informationen über Ihre Gewohnheiten. Sie? Ja, aber nicht doll. Also nicht mal ein Päckchen am Tag, also vielleicht so 10, 15 Zigaretten am Tag. 10, 15 Zigaretten am Tag. Seit wann rauchen Sie? Ah, das habe ich gar nicht so früh angefangen. Ja, so ungefähr 20 Jahre. Seit 20 Jahren. Trinken Sie Alkohol? Alkohol kann man jetzt nicht sagen. Also ich trinke schon abends gerne mal so 1, 2 Bier oder im Sommer, wenn es warm ist. Ne? Aber ja, das hat mir jetzt die letzten Tage auch nicht mehr geschmeckt, muss ich sagen. Ne? Aber ansonsten trinken Sie jeden Tag 1, 2 Bier? Ja, doch, eigentlich schon regelmäßig, ja. Okay. So zum Abendbrot und dann nachher noch zum Fernsehprogramm oder so. Ne? Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Mit Drogen? Nein, habe ich noch nie was zu tun gehabt. Gut. Sie haben keinen Kontakt. Frau Meyer, was sind Sie vom Beruf? Ich bin Buchhändlerin. Handlerin. Oh, da gibt es Proteste aus dem Hintergrund. Hä? Müssen Sie gucken? Müssen Sie hingehen, zum Kind gucken? Ich versuche, ja, wir können weiter. Danke. Okay, ja. Buchhändlerin. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, keine leiblichen, das sind Stiefkinder. Stiefkinder. Die hat mein Mann mit in die Ehe gebracht. Nur ein Stiefkind. Zwei. Sehr gut. Ja, die sind jetzt aber auch schon groß, ne? Ja, ich würde das fragen. Wie alt sind Sie? Ja, die sind fast 20, also 17 und 19 sind die. Okay, sind Sie gesund? Die sind gesund, ja. Okay, sehr gut. 2 Stiefkinder und leiden Sie unter Stress am Arbeitsplatz? Ja, da war natürlich jetzt schon eine anstrengende Zeit wegen Corona, dass dann Schließungen waren und dass man nicht wusste, wie es weitergeht. Und dann so Saisonbetrieb. Aber eigentlich Ja, nicht besonders, würde ich sagen. Aber in letzter Zeit wegen dieser Corona-Lage hatten sie auch Stress, können wir Ja, sagen. klar, weil man nicht wusste, wie sich das alles entwickelt, ne? Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Keine Zeit. Stopp. Also meine Mutter, ja, meine Mutter, die hat Probleme mit den Beinen, die hat ein offenes Bein und man vermutet, dass die Gefäßverschlüsse hat. Raucht sie? Ja, die hat auch geraucht, ja. Sie hat Raucherbein dann. Möglicherweise ist das sowas, ja. Ihr Vater? Oh, der ist schon lange gestorben. Der hatte einen Verkehrsunfall und ist dabei ums Leben gekommen. Es tut mir leid. Wie alt war er, als er Ach, gestorben? da war der ungefähr so alt wie ich jetzt, also Ende 50, ja. Ja, haben Sie Geschwister? Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, Frau Maya, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie noch Fragen an mich? Ja, ich wüsste natürlich gerne, woher das kommen kann, ne, dass ich solche Schmerzen habe und was man dagegen tun kann. Ja, ich vermute bei Ihnen ein Magengeschwür. Magengeschwür, aber das ist nur eine Verdachtsdiagnose. Deswegen, ich musste Sie zuerst körperlich untersuchen und bei Ihnen ein paar andere Untersuchungen durchführen. Dann, sobald alle Befunde vorliegen, können wir über Ihre Diagnose genauer beschreiben. Muss ich denn da im Krankenhaus bleiben? Ja, Sie müssen im Krankenhaus bleiben, weil Sie haben gestern ein heute Morgen Schwarzschüttel gesetzt. Das kann auch eine Blutung hinweisen. Deswegen Sie müssen bei uns zur Überwachung bleiben. Aber wie ich gesagt Okay. habe, ich habe die Untersuchung noch nicht durchgeführt. Deswegen nach diese Untersuchung können wir entscheiden, ob Sie hier bei uns bleiben oder nach Hause gehen Ah können. ja, das ist gut. Okay, gut, dann warte ich jetzt. Ne? Ja, okay. Alles klar. Dann guten Tag, Frau Oberarztin. Ui, das geht aber zackig hier. Wollen wir erst mal fragen, ob noch jemand eine ergänzende Frage hat? Vielleicht will ja noch jemand was dazu sagen. Wir sind ja nicht in der echten Prüfung. Sie müssen ja nicht mit den 20 Minuten klarkommen. Ja, heute 3 Minuten Ayşenur verbracht Entschuldigung. zusätzlich. Es sind ja nur meine Minuten, Dr. Gündes. Ja, aber ja, sie hat viel gefragt, aber ich habe auch viel erzählt, ne? Ja. Gut, hat denn noch jemand Fragen zu dieser Ja, ich habe Patientenstelle? eine. Vielleicht habe ich das nicht gehört, vielleicht. Also Sie haben gesagt, dass Sie Thrombose linkem Bein eine Medikamente ungefähr 4, 5 Monate eingenommen, aber ich habe die Namen der Medikamente nicht gehört. Ja, die Was Frau haben hat ja Sie? keine Ahnung von ihren Medikamenten. Sie hat wahrscheinlich ach, ja, wahrscheinlich hat sie einen Blutverdünner gekriegt, irgendein Heparin, aber sie weiß das nicht. Okay. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Im Fall ist beschrieben, dass sie 6 Monate vor 6 Monaten eine TVT hatte. Und ich erzähle immer, dass man bei der TVT 6 Monate lang hinterher antikoagulieren muss und Strümpfe tragen. Aber sie hatte hier einen anderen Arzt, der hat ihr nur 4 Monate die Strümpfe und das Makoma gelassen. Okay. Ja? Und ich möchte einen Ratschlag machen für Bitte was? Eichen. Ich Bitte? möchte einen Ratschlag auch machen. Ja? Frau Eichner hat gesagt, hat die Stiefkinder eine Krankheit haben. Vielleicht sie Ja, sollen das nicht fragen. Ne? ja. Das Das ist eine ist Frage. völlig Wumpe. Aber Ja. ich würde gerne wissen, ob sie einen Stressfaktor auch hat. Da gibt keine Ja. Blutverbindungen. Ja. Da ist das sicherlich ein guter Hinweis gewesen, ja. Hatte ich auch noch nie, ne? In den ganzen Fällen hatte ich noch nie Stiefkinder. Ja. Gut, sonst hat niemand was? Gut, dann machen wir weiter. Ja, ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und würde gerne diese Patientin vorstellen. Hätten Sie kurz Zeit für mich? Ja, natürlich. Dankeschön. Frau Nicole Maya ist eine Patientin, die sich bei uns wegen ihrer Bauchprogredienten postprandial Oberbauchschmerzen, epigastrial Bauchschmerzen vorgestellt hat. Frau Maya ist 57 Jahre alt. Sie ist 1,63 groß und 71 schwer. 71 Kilo. 71 Kilo schwer. Mhm. Ja, die Patientin hat ihre Schmerzen als drückend und mit 7,6 auf der Schmerzskala beurteilt. 7 bis 8. 7 bis 8, ne? Gesagt, ja, okay, Sieben bis sechs haben Sie gesagt. Entschuldigung. 7 bis 8. 7 bis 8 beurteilt. Die Patientin hat angegeben, dass ihre Schmerzen postprandial verschlechtern und sie leidet unter Übelkeit ohne Vomitus. Seit wann hat sie denn die Schmerzen? Seit wann? Mhm. Vor 3 Wochen. Seit 3 Wochen. Ja, Vor seit. 3 Wochen hat es angefangen. Aha, sie hat seit 3 Wochen diese Schmerzen. Die Patientin hat mitgeteilt, dass sie auch Appetitlosigkeit hat und in letzten Woche deswegen hat sie 3 Kilo abgenommen. Sie hat außerdem berichtet, dass sie gestern Abend im Stuhlgang Blut gesehen hat und heute Morgen Schwarzstuhl abgesetzt hat. Wie ist der Fachbegriff? Melena, die heute Morgen Melena. Gestern Abend Hämatokezia, heute Morgen Melena um ihre Schmerzen zu lindern, sie hat versucht, warme Flasche anlegen, aber das hat ihr nicht geholfen, nicht eine Gänseverbesserung gebracht. Die Patientin, die Frage nach Fieber wurde verneint. Die Frage nach Fieber und Schlafstörungen wurde verneint. Sie hat außerdem angegeben, dass sie seit paar Monaten Pirosis hat. Als Vorerkrankungen hat die Patientin seit jünger Alter Psoriasis. Sie wendet dagegen Kortisonsalbe an. Die Patientin leidet an arterieller Hypertonie und Hyperlipidämie seit 9 Jahren. Sie nimmt dagegen Statin und Antihypertensivum, deren Namen sie nicht weiß. Vor 6 Jahren hat sie wurde ihr wegen Nephritis Harnleiter Schiene gelegt. Deswegen wurde sie 2 Tage im Krankenhaus behandelt. Die Patientin hat vor halben Jahr die Patient Thrombose. PAVK wurde bei der Patientin, Nee, TVT. ja, TVT wurde bei der Patientin vor halben Jahr festgestellt. Sie wurde dagegen, sie hat dagegen eine Medikamente eingenommen, dessen Name sie nicht weiß. Sie nimmt außerdem gegen ihre Schmerzen Ibuprofen 800 Milligramm bei Bedarf. Die Allergien, die Patientin hat gegen braunes Pflaster Allergie, das äußert sich durch Exanthem. Sie hat keine Unverträglichkeiten. Und sie ist dreimal gegen Corona geimpft. Die Patientin raucht seit 20 Jahren 10, 15 Zigaretten am Tag. Das macht 10 und ja, 15 Packung Jahr. Sie trinkt jeden Tag ein, zwei Bier. Und hat keinen Kontakt mit den Drogen. Die Patientin ist Buchhändlerin vom Beruf. Sie ist verheiratet. Sie hat 2 Stiefkinder, die 20 und 7 Jahre alt sind. 17. Entschuldigung? Sieb, nicht 7, sondern 17. 17 Jahre alt sind. Sie hat Arbeit am Arbeitsplatz Stress zu haben. In der Familienanamnese ist es erwähnenswert, dass die Mutter PAVK hat und ihr Vater ist mit 50 wegen Verkehrsunfall gestorben. Anhand der anamnestischen Angaben vermute ich bei der Patientin ein Ukus Ventriculi, die aufgrund Zigarettenkonsum, Alkoholkonsum, Stress und Antikoagulan Einnahme Wurde. verursacht wurde. Ja, was wäre differenzialdiagnostisch möglich? Die Patientin hat außerdem Magenblutung, obere Magenblutung. Als Differentialdiagnose kommen Magenkarzinom, Ösophaguskarzinom in Betracht. Gut. Was machen Sie denn jetzt für Untersuchungen mit ihr? Ja, bei der körperlichen Untersuchung würde ich. Ja, ich habe die Patientin am Anfang gefragt, ob sie hämodynamische Instabilität hat. Aber ich würde immerhin die Vitalparameter überprüfen, die Patientin an den Monitor anschließen. Und ich werde ja, abhören, ob sie Herzrhythmusstörungen oder Tachykardie hat. Ich würde auch bei der Palpation dann Abdomen abtasten und epigastrial Bereich abtasten, ob die Patientin durchdolent Schmerzen am epigastrium Bereich Sehr hat. gut. Genau. Und ansonsten, ja, Labor. Labor, bei der Labor-Ultrasuchung Hämoglobin verte, Blutbild Ah, auf Musi alle Fälle, ja. am Anfang. Böyle ben Hämoglobin verte, gesunken sind, dann Musi, wenn die Patientin Bluttransfusion benötigt, aber in diesem Fall es sieht nicht so notfallmäßig aus. Ja, wenn die Blutung chronisch ist, ich würde gerne sehen, ob die Patientin auch Eisenmangelanämie hat. Ah ja. Aha. Ja, Und auch was machen Sie labortechnisch noch? ja, bei der Blutung Nierenwerte, Leberwerte, Nierenwerte, Leberwerte, Blutgasanalyse und die Hämoglobinwerte schneller zu sehen. Ach so, ja. Was noch? Wegen der durchgemachten Thrombose vielleicht noch? Stuhlprobe. Nee, Thrombose das. Dedimer, ja, Ja, Dedi, genau. Ja, genau. genau. Gut, und ja, das wäre ja interessant, auch noch eine Stuhlprobe zu untersuchen, um da zu gucken. Ja, gute Idee. Gut, und was wäre dann die Untersuchung der Wahl bei dieser Patientin? Ja, ja, Apparativ. das ist hier entscheidend zu wissen, ob die Patient eine notfallmäßige Therapie braucht oder nicht. Wenn die Patientin hämodynamisch stabil ist, können wir in den nächsten Tagen eine Ösophagogastroduodenoskopie planen. Sehr gut. Bei dieser Untersuchungsmethode können wir Ulkus ventrikuli oder andere Ursachen für die Surblutung bestimmen. Ja, was kann man da unter anderem mitmachen? Andere Diagnose? Nein, also was für ein Untersuchungsverfahren würde man noch anwenden im Rahmen der Untersuchung? Wonach Ultraschallung, würde man gucken? Ultraschalluntersuchung. Das auch, ja, klar. Was würde man mit der Ultraschalluntersuchung ausschließen können? Ja, die andere Pathologien, die andere Organpathologien im Abdomenbereich oder Tümör, Karzinom, Ösophagus Karzinom, Magenkarzinom, oder Pankreatitis, ja, sowas. Ja, so genau. Ja, jetzt. gut. Nee, worauf ich raus wollte, im Magen. Was wollen wir denn da gerne wissen, was da drin sitzt? Gibt es einen Schnelltest? Ha ja, Ureas-Test. Ja, wir müssen ja unbedingt wissen, ob die Patientin Helicobacter HP. pylori positiv ist, HP positiv ist. Dann ja, natürlich wir nehmen Gewebeprobe ab und auch mit dem Ureas-Test wir können bestimmen, ob die Patientin ob Helicobacter pylori eine Ursache für diese Magengeschwür ist oder Ja, wenn Gastritis. es positiv ist, welche Behandlung kommt dann in Frage? Dann Triple-Therapie ist in diesem Fall indiziert. Es ist zwei Antibiose-Therapie und Proton-Pumpe-Hämmer. Ja, super, gut. Und wenn es negativ ist, was wäre dann? Wenn es negativ ist, Also ja. HP negativ. HP negativ ist, dann wir können in Betracht ziehen, dass eine schmerzmittelbedingte oder Magengeschwür ist. Ja, und wie würden wir das dann behandeln? Ja, diese Schmerzmitteln absetzen. Und Proton-Pumpe-Hämmer einleiten. Und was ist mit Alkohol und Rauchen? Ay ja, diese Lebensstilveränderung muss muss unbedingt zur Frage kommen. Man verzichtet auf Zigaretten und Alkoholkonsum, kann die Beschwerden lindern und spielt eine große Rolle bei der Behandlung. Sehr gut. Jetzt haben die Prüfer noch zwei Fragen gestellt. Was spricht für die Diagnose des Ulcus Was spricht für die Diagnose? ventriculi? Sie haben drei Punkte besonders rausgegriffen. Drückschmerz bei der körperlichen Untersuchung, Drückschmerzheftigkeit am Epigastriumbereich. Nee, ich meinte jetzt aus der Anamnese. Drei Punkte aus der Anamnese, die in diese Richtung geführt haben. Ja, ja, Schmerzen, Zigarettenkonsum, Alkoholkonsum und diese Schmerzmitteltherapie Ja, ohne. und was hat die Patientin beschrieben? Wann kommen die Schmerzen? Oder wann sind sie verschlechtert? Postprandial Schmerzen. Genau, und was hat sie noch beschrieben? Postprandial Schmerzen. Sodbrennen hat sie noch beschrieben. Das weisen auf, ja, Ne? Ukus eher, ja, Ukus Also Sodbrennen, Oberbauchschmerzen und das postprandiale Auftreten der Schmerzen, das wären so Hinweise für diese Diagnose, haben die jetzt gesagt. Gut. Dann die Gastroskopie, klar, ist die Methode der Wahl. Was ist dabei das Risiko? Und welche Komplikationen gibt es bei der ÖGD? Ja, Magenschleimhautverletzung oder Magenverletzung, Perforation. Genau, Perforation, genau, ja. Gut. Läuft doch wie geschmiert. Ja, also ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ja, dann bin ich gespannt, was bei Ihrer Untersuchung rauskommt. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden über die Ergebnisse. Und wie es der Frau Meier in den nächsten Tagen geht. Ja? Danke schön, mache Ja. ich. Okay. Ja. Ja.